Hohe Tannen weisen die Sterne, wo der Strom fließt so still durch die Nacht, liegt das Lager in weiter, weiter Ferne. Hohe Tannen, sie halten das Lager in weiter, weiter Ferne. Hohe Tannen, sie halten die Wacht. Komm zu uns an das flackernde Feuer, wo die Träume der Jugend zu Hause noch erklingen der Heimat alte Lieder, so wie einst in den Abend hinaus. Noch erklingen der Heimat alte Lieder, so wie einst in den Abend hinaus. Hohe Tannen weisen die Sterne, wo der Strom fließt so still durch das Tal. Wiesen einst uns den Weg.